Denn sein Mundjugend in eure Wörter Quassel Buden, ich sage euch, wir hören mit Wort. Macht das für Weckung, davon, davon. Auf und davon. Auf und davon. Auf und davon. Bundestag, die Kommentaren Quatschen jeden Tag zu blasen Jagd sie davon, die verkauft hat Nieder mit den Judenstag Versuchen sich nicht zu integrieren Deutsche Fresse, die ignorieren Da können wir so anders hören, Liberalismus Wir wollen sie nicht hören wollen Schöpfismus Wir sind Mundjugend, in euren Wörtern Quasselbuden, ich sage euch, wir hören den Wort Macht das Gewicht und davon, davon Steuererhöhungen, zahlen es steigen Wer soll das alles doch vergreifen? Kämpfen das meiste Milliarden hinterher Doch dagegen setzen wir uns zu mehr Mal wieder sind Millionen, wir nicht zeigen Besser wäre zu überbieten, wir Feiern zu reimen, bei Riesen denken Bald werden wir noch höher hängen Götzen uns Juden in eure Wörter Quasselbuden Ich sage euch, wir hören den Wort Macht das Gewicht und davon, davon Denkt auch mal an Herrn Rabbi Eigentlich ist euch genauso wie Und der Jude ist man dann wie sie Der tut mir ja im Herzen weh Ja, ja, ja, ja Denkt auch mal an unsere Natur Helfe sauber, weil du früher Denn die Moral von der Geschichte Vergab den Jude im Walde nie Wir sind Mundjugend, denn eure Wörter Quasselbuden, ich sage euch, wir hören den Wort Macht das Gewicht und davon, davon Auf und davon Auf und davon